Spielfolge Nummer 19. Sie merken, das geht also ein bisschen durcheinander. Sie kommt aus Frankfurt am Main und sie nennt sich Vanyi Jeetula. Ich hoffe, dass ich das in der richtigen Betonung ausgesprochen habe.